sein Schatz erraten. Und weil wir nun daher nichts mehr zu tun, so wollen wir auch Schritt für Schritt in unsere alte Schenke warten. Ei, hol mich der und dieser Herr Ludwig und der Steuerreviser aus heute mit.